30 Jahre nach dem Nürnberger Prozess. Gestaltung Helmut Butterweg. Nürnberg, 20. November 1945. Ein Gerichtsgebäude inmitten einer Ruinenlandschaft. 21 Männer auf der Anklagebank. Sie werden für den Tod von 40 Millionen Menschen verantwortlich gemacht. Rechnet man die Todesopfer im fernen Osten dazu, sind im Zweiten Weltkrieg 55 Millionen Menschen gestorben. Das Verfahren ist eröffnet. Wilhelm Göring. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess. Nein. That will be entered as a plea of not guilty. Joachim von Ribbentrop. Bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Der Nürnberger Prozess wurde vom ersten bis zum letzten Tag auf Tonband aufgenommen und gefilmt. Spielzeit 10 Monate. Von den Ereignissen, die in diesen 10 Monaten zur Sprache kamen, ist die Welt noch heute gezeichnet. Der Prozess selber als Ereignis, was ist davon im Bewusstsein unserer Zeit noch vorhanden? Wir haben junge Österreicher gefragt, was sie davon wissen. Ist für mich Kriegsverbrecherprozesse. Ich weiß nicht genau in welchen Jahren, ich glaube in den 50er Jahren in Schwerin. Und das sind eben diesen Kriegsverbrechern, die der Prozess gemacht worden. Oh, ich habe mich damit wirklich nicht viel befasst, dass ich gar keine Ausgang habe. Es hat keinen Sinn, wenn ich nicht irgendetwas dazu sage. Ein bisschen was. Ich weiß nicht, was es ihm gegeben hat, aber ich weiß nicht mehr. So was interessiere ich mich nicht. Nein, ehrlich nicht. Ja, das ist am Ende des Zweiten Weltkrieges gewesen. Und da hat sich gehandelt, wo die Alliierten Prozess geführt haben gegen die Leute von Deutschland und Österreich, von den Mittelmächten, gegen die Verlierermächte. Ne? Die deutsche Führung ist halt verurteilt worden, beziehungsweise unter Anklage gestanden und verurteilt worden. Was soll ich sonst noch sagen? Der Nürnberger Prozess hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. So genauer weiß ich darüber nicht Bescheid. Mein Gefühl geht dahin, dass es eben mit denen zu tun hat, die im Zweiten Weltkrieg führende Rollen innehatten und dass das eben der Prozess war über diese Leute. So viel, da ich also zu dieser Zeit geboren wurde, als der noch im Gange war, dass ich nichts mehr davon hören will. Noch im Zweiten Weltkrieg. Über dem, was Hitler seine Konzerten und Konsorten sind angelockt worden. Der Hitler seine Konsorten sind angelockt worden und der Hess sitzt heute noch. Das tut das ins Urteil, oder? Ja, da ist gegangen, haben die Hitler seine geholfen, eben der Prozess dafür, ne? Die Nazis, Kriegsverbrecher. 30 Jahre. Eine lange Zeit für jene, die seither heranwuchsen. Aber die Jüngsten unter jenen Zehntausenden, die noch knapp vor Kriegsende als Kinder Kriegshandlungen und Bomben zum Opfer fielen, in Konzentrationslagern ermordet wurden, sie wären auch heute noch junge Eltern, junge Menschen in den Frühstadien ihrer beruflichen Laufbahn. 30 Jahre, eine lange Zeit für jene, die heute jung sind. Eine kurze Zeit für die Eltern der toten Kinder. Das ist die Stimme des amerikanischen Hauptanklägers Jackson. Man nannte Jackson den Vater des Nürnberger Prozesses. Frühsommer 45. Ein Krieg ist zu Ende. Deutschland ein Leichenfeld. Ein Kontinent liegt in Trümmern. Eine Welt. Die Sieger wissen noch nicht, was mit den überlebenden Führern Hitler-Deutschlands geschehen soll. Die Sowjets würden sie am liebsten formlos an die Wand stellen. Großbritannien, das ursprünglich für einen Prozess eintrat, hat Bedenken bekommen. Da tritt dieser Mann auf, der als einziger genau weiß, was er will. Für Jackson, Richter am amerikanischen Supreme Court und Sonderbeauftragter des neuen Präsidenten Truman, gibt es nur die eine einzige Möglichkeit, den großen internationalen Prozess. Die Welt soll das vorgelegte Beweismaterial prüfen und sich ein Urteil bilden. Jackson ist seit Wochen kreuz und quer in Europa unterwegs, hat Tonnen erbeuteter Dokumente gesichtet, erschütterndes Beweismaterial. Für einen großen Teil der Nürnberger Angeklagten absolut tödliches Beweismaterial. Jackson ist überzeugt, wenn je eine Anklage auf solidem Grund stand, dann diese. Am 26. Juni 1945 bringt er die 4 Siegermächte an den Verhandlungstisch. Er ist die beherrschende Figur der Londoner Konferenz, die das Statut des Internationalen Militärtribunals in Nürnberg beschließt. Ein neutrales Gericht, erklärt Jackson, den anderen Teilnehmern komme nicht in Frage. Denn nach diesem Krieg gäbe es einfach zu wenig Neutrale. Ein deutsches Gericht aber sei ausgeschlossen. Warum? Warum war ein deutsches Gericht ausgeschlossen? Ausgeschlossen. Denn schon nach dem Ersten Weltkrieg wurde den Deutschen im Friedensvertrag von Versailles die Verfolgung von tausenden Kriegsverbrechern zur Pflicht gemacht. Und was sei daraus geworden? Nichts. Göring, der Hauptangeklagte von 1945, stand schon 1918 auf der alliierten Liste. Jackson hat einfach nicht erkannt, dass das Deutschland von 1945 ein völlig anderes Deutschland als das Deutschland von 1918 war. Er hat überhaupt nicht begriffen, dass ein deutsches Gericht nicht mildere, sondern mit Sicherheit härtere Urteile gefällt hätte als das Nürnberger Tribunal. Aber wer hätte sie fällen sollen? Wo gab es denn damals unbelastete deutsche Richter, die keine Nationalsozialisten gewesen waren, die keine Bluturteile zu verantworten hatten? Ein Tribunal aus Emigranten vielleicht? Ein psychologischer Albtraum. Und wäre überhaupt eine Einigung mit den Russen über ein unabhängiges gesamtdeutsches Gericht möglich gewesen? Am Ende hätte jede Siegermacht ihre Kriegsverbrecher von ihren Richtern aufhängen lassen. Ein juristischer Albtraum, oder etwa nicht? Schön. Aber das war doch nicht der Grund, warum Jackson gegen eine Aburteilung deutscher Kriegsverbrecher durch deutsche Richter war. Jackson sah in Deutschland das böse Prinzip schlechthin verkörpert und das Gute im alliierten Lager. Man konnte es ihm schwer verdenken. War nicht zumindest auf der Anklagebank von Nürnberg das Böse in einer weltgeschichtlich einmaligen Konzentration versammelt? In London stehen nun die Siegermächte nicht nur vor der Entscheidung zwischen Prozess, formloser Erschießung oder was immer sonst noch in Frage kam, zwischen deutschem und internationalem, neutralem oder alliiertem Tribunal. Sie müssen auch entscheiden, weswegen die sogenannten Hauptkriegsverbrecher nun eigentlich angeklagt werden sollen. Will man auf dem sicheren Boden herkömmlicher Rechtsprechung bleiben? Will man in juristisches Neuland vorstoßen? Wieder gibt Jackson den Ausschlag. Er greift, um mit seinen eigenen Worten zu sprechen, nach den Sternen eines neuen Völkerrechts. Zum ersten Mal sollen die für einen Angriffskrieg verantwortlichen Männer verurteilt werden. Künftig soll jeder Angreifer verurteilt werden. Jackson ist felsenfest davon überzeugt, dass sich einst auch sein Land diesen Prinzipien beugen werde. Das war sein allergrößter Irrtum. Die anderen Konferenzteilnehmer haben Bedenken. Was tun, wenn die Verteidiger sagen, nicht nur die Deutschen hätten Angriffskriege geführt und Kriegsverbrechen begangen? Wie Personen verurteilen, die keine herkömmlichen Straftaten begangen haben? Wie sich verhalten, wenn die Luftangriffe auf deutsche Städte erwähnt werden? Und dann könnte sich ein solcher Prozess nicht eines Tages auch gegen seine Veranstalter wenden? Schon in London im Sommer 1945 kamen alle später gegen den Nürnberger Prozess vorgebrachten Argumente zur Sprache. Die französische Delegation meint, Angriffskriege seien nun einmal kein Kriminaldelikt. Der sowjetische Vertreter sträubt sich gegen jeden Versuch, den Prozess zum Ausgangspunkt eines neuen Völkerrechts zu machen. Der britische Delegationsleiter unterstützt Jackson, der sich mit dem Argument durchsetzt: Ich gebe zu, dass das Völkerrecht zu unserer Unterstützung unbestimmt und schwach ist. Wir müssen eben einfach erklären, sie sind verantwortlich. Und so geschieht es. Die Konferenz erlässt eine strenge Regelung, worüber vor dem Tribunal gesprochen werden darf und worüber nicht. Das Statut verhindert Einwände gegen die Zuständigkeit des Gerichtes. Es verbietet jede Argumentation, die Auslösung eines Angriffskrieges sei zum Zeitpunkt der Tat von keinem Gesetz verboten gewesen. Es unterbindet jede Erwähnung der Methoden, mit denen die Gegenseite den Krieg geführt hat. Jeder Hinweis auf etwaige Ungerechtigkeiten des nach dem Ersten Weltkrieg abgeschlossenen Versailler Vertrages ist verboten. Leicht war es nicht, Verteidiger in Nürnberg zu sein. Zu den Beschränkungen des Statuts und den technischen Problemen der Verteidiger kam deren schwere moralische Position. Nie zuvor haben so wenige Männer so viel Leid, so viel Entsetzen zu verantworten gehabt. Nie zuvor wurden Angeklagte von der ganzen Welt so abgrundtief und einhellig verurteilt. Nie zuvor war die Schuld von Angeklagten schon vor dem Prozess für alle Welt so sichtbar. Der Nürnberger Prozess ist aus der Außerordentlichkeit der psychologischen Situation des Jahres 1945 zu erklären und zu verstehen. Soll das heißen, dass man damals nicht erkennen konnte, welchen juristischen Wahnsinn es bedeutete, Paragraphen anzuwenden, die zum Zeitpunkt der Tat nicht gegolten hatten? Halten wir doch fest, dass ein großer Teil der amerikanischen Öffentlichkeit gegen diese rückwirkenden Anklagepunkte Sturm lief, und zwar schon im Sommer 1945. Ja, und auch ein erheblicher Teil der Richter muss darüber andere Anschauungen gehabt haben als die Väter des Prozesses. Denn der Prozess, der in Nürnberg geführt wurde, war nicht der Prozess, den das Londoner Statut vorsah. Und schon gar nicht der Prozess, den sich Jackson vorgestellt hatte. Nürnberg beginnt mit einer Kraftprobe zwischen dem von den Mitgliedern des Gerichtshofes gewählten Vorsitzenden, Lord Richter Lawrence, und dem starken Mann der Anklage, Jackson. Aber diese Kraftprobe findet eine Woche vor der Eröffnung des Verfahrens unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Jackson will auch die deutsche Wirtschaft auf der Anklagebank sehen. Verkörpert im 76 Jahre alten und schwerkranken Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, der nicht mehr versteht, was um ihn herum vorgeht. Er beantragt Verhandlungen in Abwesenheit. Lord Richter Lawrence fragt Jackson: Finden Sie, dass der Gerechtigkeit gedient ist, wenn ein Mann verurteilt wird, der sich wegen Krankheit nicht ordnungsgemäß verteidigen kann? Jackson erfasst die Situation und antwortet zähneknirschend: Nein. Nun fragt Lawrence den britischen Ankläger: Sind Sie mit mir darin einverstanden, dass nach britischem Recht, ebenso wie nach amerikanischem, ein Mann in der geistigen und physischen Verfassung des Gustav Krupp für verhandlungsunfähig erklärt würde? Der Ankläger gibt zu, dass Krupp nach englischem Recht nicht verhandlungsfähig wäre. Und dieses englische Recht dient dem Interesse der Gerechtigkeit? Mit dieser Frage scheint der Fall erledigt. Aber der französische Ankläger hat noch etwas zu sagen. Die Ankläger haben sich für den Fall, dass der alte Krupp ausfällt, die Ersatzlösung ausgedacht, einfach dessen Sohn auf die Anklagebank zu setzen. Der Franzose Dubost hat die undankbare Aufgabe, damit herauszurücken. Lawrence sagt kein Wort. Er überlässt es dem französischen Mitglied des Gerichtshofes, Don Dieu de Fabre, seinen Landsmann anzuherrschen. Finden Sie wirklich, dass Sie es dem Gerichtshof zumuten können, einfach einen Mann in der Anklageschrift gegen einen anderen auszutauschen? Die Eröffnungsverhandlung findet klare Verhältnisse. Am Richtertisch je ein Vertreter der vier Siegermächte mit je einem Ersatzmann. An den langen Tischen der Ankläger, sprich Staatsanwälte, je ein Hauptankläger der vier Siegermächte mit seinen Nebenanklägern und Helfern. Aber die Richter sind kein Vollzugsorgan der Ankläger. Der Prozess wird nach der angelsächsischen Verfahrensordnung abgewickelt. Ankläger und Verteidiger benennen und befragen ihre Zeugen, nehmen die Zeugen der Gegenseite ins Kreuzverhör. Während der Aussage des Zeugen Rudolf Höss, keinesfalls zu verwechseln mit dem Angeklagten Hess, ist es im Gerichtssaal totenstill. Kaum jemand räuspert sich. Auch auf den Plätzen der Ankläger herrscht beklommenes Schweigen. Nur die Übersetzer übertragen routinemäßig, was der Mann, der Auschwitz aufgebaut und geleitet hat, zu sagen hat. Ist es richtig, dass Sie im Jahre 1924 zu einer längeren Zuchthausstrafe verurteilt worden sind, wegen Ihrer Beteiligung an einem sogenannten Fememord? Jawohl. Sie waren von 1940 bis 1943 Lagerkommandant von Auschwitz, stimmt das? Jawohl. Und in dieser Zeit sind Hunderttausende von Menschen dort in den Tod geschickt worden. Ist das richtig? Jawohl. Ist es richtig, dass Sie selbst keine genauen Aufzeichnungen über die Zahl dieser Opfer haben, weil Ihnen diese Aufzeichnung verboten war? Das ist so richtig. Ist es weiter richtig, dass ausschließlich ein Mann namens Eichmann hierüber Aufzeichnungen hatte? Der Mann, der mit der Organisation und der Sammlung der Menschen beauftragt worden war. Jawohl. Ist es weiter richtig, dass Ihnen Eichmann erklärte, insgesamt seien in Auschwitz über 2 Millionen jüdische Menschen vernichtet worden? Jawohl. Männer, Frauen und Kinder. Ja. Wie viele Menschen, Häftlinge, waren zur Zeit der größten Belegung in Auschwitz? Zur Zeit der stärksten Belegung waren in Auschwitz ca. 140.000 Häftlinge, Männer und Frauen. Er wirkt nicht wie ein Mörder. Man glaubt ihm gerne, dass er ein guter Familienvater war. Er spricht über die Details des Massenmordes wie über irgendwelche technische Probleme in irgendeiner Fabrik. Mehr hat er bei seiner Tätigkeit nicht empfunden. Gerade das macht ihn so unheimlich. Während der Haft hat er unter dem Titel »Meine Psyche« eine lange Selbstbiografie verfasst. Er war als Gefangener so eifrig und gehorsam wie als Kommandant von Auschwitz und hat alles, was man von ihm wissen wollte, in umfangreichen schriftlichen Ausführungen niedergelegt. Beim anschließenden Mittagessen schweigen die Angeklagten. Göring und Hess erklären, Höss sei kein Preuße, sondern ein Süddeutscher. Ein Preuße, sagen sie, hätte sich nie überwinden können, solche Sachen zu machen. Der Verteidiger des Angeklagten Arthur Seyß-Inquart ruft Guido Schmidt als Zeugen. Arthur Seyß-Inquart wurde 1938 unter deutschem Druck österreichischer Innen- und Sicherheitsminister und half mit, Österreich an Hitler auszuliefern. Guido Schmidt war, ebenfalls auf deutschen Wunsch, Außenminister im letzten österreichischen Kabinett vor Hitler und begleitete Bundeskanzler Schuschnigg auf Hitlers Berghof. Es war ein Ultimatum und Hitler hatte erklärt, er hatte die Absicht, schon im Februar in Österreich einzumarschieren. Er habe sich noch zum letzten Mal zu einem Versuch bereit gefunden. Wie war es mit den Generälen? Sind die während der Konferenzen herein und herausgekommen aus den Türen? Leute zum Beispiel wie der angeklagte Keitel? Es wurden mehrmals die Generäle hereingerufen. Hatten Schuschnigg und Sie Befürchtungen, dass Sie möglicherweise selbst verhaftet oder erschossen würden? Dass wir eventuell nicht wegkommen, die Besorgnis hatten wir. Dass wir erschossen würden, nein. Schuschnigg wurde unter einen ungeheuren psychischen Druck gesetzt. In einem kritischen Augenblick der Gespräche, die keine Gespräche, sondern Monologe und Anklagereden Hitlers gegen Österreich waren, wies Hitler Schuschnigg einfach mit der Bemerkung, ich rufe Sie dann aus seinem Arbeitszimmer und rief laut, so dass es weithin zu hören war, Keitel. Keitel sagte Nürnberg aus, Hitler habe ihn nur für ein paar Minuten hinsetzen lassen, um Schuschnigg gegenüber den Eindruck hektischer Einmarschvorbereitungen zu erwecken. Auch die Tatsache, dass der Kanzler starker Raucher ist, wird von Hitler benutzt, um ihn zu zermürben. Hat Schuschnigg sehr viel geraucht? Wie meinst du, damals oder? Ja, damals, zu dem Zeitpunkt. Ja, zu dem Schuschnigg war ein starker Raucher. Wir haben gehört, dass während dieses Tages der Besprechung hatte er keine Erlaubnis zu rauchen. Aber soviel ich weiß, haben Sie Ribbentrop darum gebeten, ihm wenigstens eine Zigarette zukommen zu lassen. Stimmt das? Stimmt das oder ist das nur eine Geschichte? Und es wurde uns damals gesagt, dass in Anwesenheit von Hitler nicht geraucht werden möge. Das ist richtig. Ich habe dann eine Möglichkeit gesucht für den Kanzler, dass er eine Zigarette rauchen konnte. Einen der bemerkenswertesten Erfolge erzielt der Verteidiger von Rudolf Hess, Dr. Seidel. Von westlicher Seite wird ihm ein Exemplar des geheimen Zusatzprotokolls zum Hitler-Stalin-Pakt aus dem Jahr 1939 zugespielt, aus dem hervorgeht, dass Stalin bei der Vernichtung Polens mit Hitler gemeinsame Sache gemacht hat. Der sowjetische Hauptankläger Rudenko wehrt sich tagelang mit Händen und Füßen gegen die Verlesung dieses Dokumentes. Lord Richter Lawrence unterbindet unter Hinweis auf die ungeklärte Herkunft des Dokumentes die Verlesung und gestattet Dr. Seidel, dem ehemaligen Staatssekretär im Auswärtigen Amt Weizsäcker, diesbezügliche Fragen zu stellen. Herr Zeuge, schildern Sie dann den Inhalt des Abkommens sowie er in Ihrer Erinnerung noch vorhanden ist. Es handelte sich um ein sehr einschneidendes und sehr weitgreifendes geheimes Zusatzabkommen zu dem damals geschlossenen Nichtangriffspakt. Die Tragweite dieses Dokumentes war deswegen sehr groß, weil es eine Interessensphäreneinteilung betraf, die eine Grenze zog zwischen denjenigen Gebieten, die unter gegebenen Umständen der sowjetrussischen und diejenigen, die in einem solchen Falle der deutschen Sphäre angehören sollten. zur sowjetrussischen Sphäre sollte gehören Finnland, Estland, Lettland, ein östlicher Teil von Polen und meiner Erinnerung nach war auch über gewisse Gebiete Rumäniens Bestimmung getroffen worden. Was westlich von den eben genannten Gebieten lag, sollte zur deutschen Zone gehören, also zur deutschen Sphäre, Interessensphäre gehören. Gemäß den angelsächsischen Verfahrensregeln thronen die Richter über dem Kampf der Parteien, der Ankläger und Verteidiger. Lord Richter Lawrence führt das Verfahren straff, konzentriert, streng, aber völlig unparteilich. Die anderen Richter hören schweigend zu, 10 Monate lang. Nichts weist darauf hin, was die Richter von den Angeklagten halten. Angeklagte und Verteidiger können nicht wissen, worauf es vor diesem Gericht letzten Endes tatsächlich ankommen wird. Was schwerer wiegen wird, die Mitschuld an der Entfesselung eines Krieges oder die Mitschuld an Mord und Massenmord. Der Angeklagte Göring ist nach allen 4 Punkten des Statuts angeklagt. Erstens: Verschwörung oder gemeinsamer Plan. Jackson rühmte diesen Paragraphen als das große Schleppnetz, in dem sich alle fangen würden, denen man nur nachweisen konnte, dass sie dem inneren deutschen Führungskreis angehört hatten. Eine Falle für Angeklagte, denen man nichts beweisen konnte. Zweitens: Verbrechen gegen den Frieden, Vorbereitung eines Angriffskrieges. Drittens: Kriegsverbrechen. Viertens: Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Massenmord, Völkermord. Punkt 1 und 2 sind die umstrittenen, die viel diskutierten, rückwirkenden Paragraphen von Nürnberg. Punkt 3 und 4 hingegen stehen auf dem festen Boden herkömmlicher Rechtsprechung. Die Anklagen nach diesen letzten beiden Punkten lassen sich auf den Mordparagraphen in den bürgerlichen Gesetzbüchern aller Länder zurückführen. Die Verteidiger konzentrieren sich, wo immer möglich, auf die ersten beiden Punkte. Denn nur in den seltensten Fällen besteht eine Chance, die Anklagen wegen Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit abzuwehren oder wenigstens abzuschwächen. Dr. Kranzbühler rettet Admiral Dönitz vor der Anklage wegen der uneingeschränkten Seekriegsführung. Er bringt eine Bestätigung des US-Admirals Nimitz, die Alliierten hätten es in diesem Punkt nicht anders gemacht, worauf diese Anklage fallen gelassen wird. Es ist die einzige Unterlaufung des Verbotes, über die Methoden der anderen Seite zu sprechen. Aber was nützt Kaltenbrunner, dem Chef der geheimen Staatspolizei und der Konzentrationslager, der Freispruch vom Vorwurf, bei der Anzettelung des Krieges mitgewirkt zu haben? Den Mordanklagen hat kaum ein Angeklagter, kaum ein Verteidiger etwas entgegenzuhalten. Solange Hitler Führer des deutschen Volkes war, bestimmte er ausschließlich die Kriegführung. Solange mich ein Gegner damit bedroht, dass er nur eine bedingungslose und völlig bedingungslose Kapitulation fordert, kämpfe ich bis zum letzten Atemzuge, weil mir doch nichts anderes übrig bleibt, als hier noch eine Chance unter Umständen das Schicksal zu wenden, selbst wenn es hoffnungslos erscheint. Hermann Göring, seit Jahren morphiumsüchtig, in der Gefangenschaft entwöhnt und vor Gericht geistesgegenwärtig wie schon seit langem nicht mehr, verteidigt sich nicht zuletzt im Hinblick auf die Nachwelt, vor der er als Held und Märtyrer erscheinen will. Er legt größten Wert darauf, bis zuletzt ein treuer Gefolgsmann Hitlers gewesen zu sein und übergeht seinen Versuch, den in Berlin eingeschlossenen Führer abzusetzen. Was Himmler getan hat, weiß ich nicht. Ich habe den Führer weder verraten, noch habe ich zu diesem Zeitpunkt auch nur mit einem einzigen fremden Soldaten verhandelt. Mit dem Schuldspruch nach Punkt 1 und 2 rechnet Göring. Aber er hat auch Weisungen über die Behandlung polnischer Arbeiter unterschrieben und durch Ausführungsbestimmungen zur Sonderbehandlung ergänzt. Sonderbehandlung hieß Mord. Und Göring hat in einem persönlichen Brief an Heydrich befohlen, die endgültige Lösung der Judenfrage innerhalb der deutschen Einflusssphäre in Europa, das heißt die Ausrottung der Juden, in Angriff zu nehmen. Schuldspruch nach allen 4 Punkten. Keine Milderungsgründe. Rudolf Hess, einst Stellvertreter des Führers, nach seinem Englandflug als Verrückter abqualifiziert. Er hat eine wichtige Rolle bei den Kriegsvorbereitungen gespielt. Das Gericht ist auch davon überzeugt, dass er von den Untaten im Osten gewusst hat, hält dies aber nicht für absolut erwiesen. Daher nur Schuldspruch nach Punkt 1 und 2. Joachim von Ribbentrop, als Außenminister des Teufels Diplomat, aber auch einer, der dafür war, alliierte Tiefflieger zu lynchen. Einer, der die Judendeportation aus den besetzten Ländern beschleunigte, von der französischen Vichy-Regierung die Auslieferung von 50.000 Juden verlangte und sich bei Mussolini beschwerte, er deportiere die Juden aus den von ihm besetzten Gebieten nicht schnell genug. Schuldspruch nach allen vier Punkten. Feldmarschall Keitel. Er erklärt, auf Hitler überhaupt keinen Einfluss gehabt zu haben. Ich kann mich nicht entsinnen, dass irgendeiner der wirklich maßgebenden Entschließungen seit dem Jahre 38 jemals zustande gekommen wäre, in der Gemeinsamkeit der Beratung, sagen wir, der Politiker und der Soldaten oder sonstiger Minister. Denn es war die Eigenart Adolf Hitlers, jedes Ressort und jeder Ressortchef allein, in der Regel auch unter vier Augen zu sprechen, sich aus ihm heraus zu bedienen, mit dem, was er von dem wissen wollte, und daraus wiederum ein Element zu finden für den Bau seiner Pläne. Es war also nicht so, wie es den Anschein gewinnt, wenn man hier die Dokumente bekommt von Niederschriften über Versammlungen der Generale, Zusammenkünfte und Ähnliches mit Anwesenheitsliste. Niemals ist eine solche Zusammenkunft oder hat eine solche Zusammenkunft den Charakter einer Beratung gehabt. Davon konnte gar keine Rede sein. Sondern der Führer hatte einen bestimmten Gedanken, hatte aus manchen Gründen das Empfinden, dass hier gegen andere Gedanken opponierten, wenn auch innerlich nur opponierten, und nahm das zum Anlass, vor einem größeren Kreise seinen Gedankenrang klarzulegen, ohne dass damit irgendwie eine Erörterung verbunden war. Also, Beratungen haben in diesen Gremien, in denen hier die Dokumente der Versammlungen stattgefunden haben, beratenden Charakter haben sie nie gehabt. Und ich muss hinzufügen, dass schon die äußere Form, in der diese Dinge sich abspielten, so war, dass nach militärischem Vorbild der Älteste meldete so und so viel Generale zur Stelle, dann wurde sich hingesetzt, der Führer erschien, sprach und ging heraus. Irgendjemand hätte in dieser Situation überhaupt nicht den Punkt gefunden, etwas zu sagen. Es war also, um ein einziges Wort dafür zu gebrauchen, und ich übertreibe es wirklich nicht, es war eine Befehlsausgabe, aber keine Beratung. Seine Unterschrift steht auch auf einem Befehl, in dem es heißt, die Truppe habe in den besetzten Gebieten mit Terrormaßnahmen vorzugehen, gesetzliche Bestrafung könne nicht genügen. Er ordnete an, in den besetzten Gebieten verdächtige Zivilisten zu erschießen. War das, was Keitel getan hat, schlimmer als die Verbrechen beider Seiten in Vietnam? Keitel erklärt, Skrupel gehabt zu haben. Er wird gefragt, wobei er die meisten Skrupel gehabt habe. Westmoreland hat keine Skrupel zugegeben. Gleich von rückwärts angefangen, die Abordnungen, die gegeben waren für die Kriegführung im Osten, soweit sie den Gebräuchen der Kriegsführung widersprach. Ferner die Dinge, die auch die englische Delegation insbesondere berührt. Die Frage der 50 Royal Air Force Offiziere, die Frage, die mich außerordentlich belastet hat, Terrorkriegerfrage, aber wohl an der Spitze stehen, die der Nacht- und Nebelerlass in seiner tatsächlichen und später eingetretenen, mir unbekannten Auswirkung. Und da mit die schwersten Kämpfe, die ich mit mir durchgemacht habe. Keitel hat nicht nur bei der Planung der deutschen Angriffskriege mitgearbeitet, sondern dem Zeugen Lahusen im Führerzug auch eröffnet, die polnische Intelligenz, der Adel und die Juden müssten ausgerottet werden. Er hat immer nur Ja gesagt und unterschrieben. Daher sein Spitzname in der deutschen Generalität, La Keitel. Ich erinnere mich nicht, dass ich irgendwelche zusätzlichen Milderungen herausgegeben habe. Ich darf auch sagen, dass ich niemals etwas herausgegeben hätte, ohne es vorher dem Führer vorzulegen. Allen Ernstes, haben sich die Verbrechen, deretwegen Keitel gehängt wurde, seither nicht tausendfach wieder zugetragen? Zum Beispiel in Vietnam. Aber nicht nur in Vietnam. Haben nicht die USA den Zwischenfall im Golf von Tonkin inszeniert und damit den Krieg gegen Nordvietnam vom Zaun gebrochen? Hat nicht die CIA fremde Regierungen gestürzt? War die sowjetische Besetzung der Tschechoslowakei kein Angriffskrieg, würde die konsequente Anwendung der Nürnberger Prinzipien nicht den Glaspalast der UNO entleeren? Vielleicht ist dies der Grund dafür, dass man vom Nürnberger Prozess so selten und so ungern spricht. Wie wäre es, wenn wir ihn als einen Vorgriff auf ein ideales, aber unverwirklichtes und vorerst unverwirklichbares Völkerrecht betrachteten? In diesem Falle müssen wir aber darauf beharren, dass die Richter von damals straffällig geworden sind. Nicht die Richter, aber die Sieger. Keitel befiehlt, für jeden im Osten von Partisanen erschossenen Deutschen 50 bis 100 Kommunisten zu töten. Das war auch in Vietnam nicht da. Der nächste Angeklagte ist Kaltenbrunner, Chef der Einsatzkommandos, Chef der Konzentrationslager. Mehr zu sagen ist unnötig. Er will nur ein ganz kleiner Handlanger gewesen sein. Ich bin hier angeklagt, weil man für den fehlenden Himmler und andere mir vollkommen konträre Elemente Stellvertreterschaft braucht. Ob meine Haltung und Darstellung nun angenommen oder verworfen werden. Ich bitte Sie, das Schicksal und die Ehre hunderttausender gefallener und lebender Männer der allgemeinen SS, der Waffen-SS und der Beamtenschaft, die bis zum letzten tapfer und idealgläubig ihr Reich verteidigt haben, nicht mit ihrem gerechten Fluch gegen Himmler zu verknüpfen. Sie meinten, so wie ich, nach Gesetz gehandelt zu haben. Freigesprochen von Anklagepunkt 1. Schuldspruch nach 3 und 4. Alfred Rosenberg, Parteiphilosoph, Verfasser des Buches Der Mythos des 20. Jahrhunderts, später Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, Leiter des Einsatzstabes Rosenberg. Er bringt Rumänien auf die deutsche Seite, bereitet mit dem Angeklagten Räder den Überfall auf Norwegen vor. Er ist Spezialist für Raub im größten Maßstab. Der Einsatzstab Rosenberg plündert allein in Paris 38.000 jüdische Wohnungen und benötigt 26.984 Eisenbahnwaggons zum Abtransport der Beute ins Reich. Hans Frank, Generalgouverneur in Polen, freigesprochen nach Punkt 1, schuldig nach 3 und 4. Einst hat er stolz gesagt: Wenn ich befehlen würde, dass jedes Mal wegen 7 erschossener Polen Anschläge angebracht werden, dann gäbe es in ganz Polen nicht genug Wälder, um das Papier für diese Anschläge herzustellen. Reichsminister Frick hat die Länderregierungen entmachtet, die Oppositionsparteien aufgehoben, die Nürnberger Gesetze gegen die Juden vorbereitet, Verordnungen erlassen, welche die Juden außerhalb des Gesetzes stellten und als Reichsprotektor von Böhmen und Mähren unzählige Juden aus dem vergleichsweise erträglichen Ghetto von Theresienstadt nach Auschwitz bringen lassen. Schuldig nach Punkt 2, 3 und 4. Der Propagandist des Antisemitismus hingegen war Julius Streicher. Er war einer der größten Mordanstifter der Weltgeschichte. Meine Herren Richter, zu Beginn dieses Prozesses bin ich vom Herrn Präsidenten gefragt worden, ob ich mich im Sinne der Anklage schuldig bekenne. Ich habe diese Frage verneint. Das durchgeführte Verfahren und die Beweisaufnahme haben die Richtigkeit meiner damals abgegebenen Erklärung bestätigt. Es ist festgestellt, erstens, die Massentötungen sind ausschließlich und ohne Beeinflussung auf Befehl des Staatsführers Adolf Hitler erfolgt. Albert Speer schreibt über ihn in seinen Spandauer Tagebüchern. In Nürnberg auf der Anklagebank wendete er sich eines Tages zu mir um und zischte mir mit einem Ausdruck von Hass und Genugtuung, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde, zu: Ihren Freund Liebel, dieses Schwein, habe ich noch Stunden vor dem Einmarsch der Amerikaner um die Ecke bringen lassen. Die vom Staatsführer Adolf Hitler befohlenen Massentötungen sollten nach seiner letztwilligen Erklärung eine Vergeltung sein, die nur bedingt war durch den damals erkennbar gewordenen ungünstigen Verlauf des Krieges. Streicher, schuldig nur nach Punkt 4. Wirtschaftsminister Funk, schuldig nach 2, 3 und 4. Beteiligt an der wirtschaftlichen Vorbereitung der Angriffskriege im Osten und an der Verwertung von Geld und Gold und Juwelen aus den Konzentrationslagern. Ein Mitwisser, aber keine dominierende Figur. Hjalmar Schacht, einst Hitlers Finanzmann, später Himmlers Gefangener. Freispruch. Großadmiral Dönitz, schuldig unter Punkt 2 und 3. Großadmiral Räder, der Mann, der Hitler überzeugte, Norwegen müsse besetzt werden. Er hat auch den Befehl weitergeleitet, zwei gefangene uniformierte alliierte Soldaten zu erschießen. Deshalb schuldig nicht nur nach Punkt 1 und 2, sondern auch des Kriegsverbrechens. Baldur von Schirach, schuldig nach Punkt 4, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil er die Wiener Juden deportierte, obwohl er sehr genau wusste, was mit ihnen geschah. Sauckel trieb Arbeitssklaven aus ganz Europa nach Deutschland und befahl persönlich, bei schlechtester Ernährung die größtmögliche Leistung aus ihnen herauszupressen. Viele von ihnen starben. Ich sah hier keinen Gegensatz zu den Gesetzen der Humanität. In Führertum und Gefolgschaftstreue erkannte ich keinerlei willkürliche Diktatur oder Tyrannie. Mein Irrtum war vielleicht der Überschwang meines Gefühls und meines Vertrauens sowie meine große Verehrung für Hitler. Ihn kannte ich nur als den Anwalt der Lebensrechte des deutschen Volkes und sah in ihn gütigen Menschen gegen Arbeiter, Frauen und Kinder und als Förderer der Lebensinteressen Deutschlands. Den Hitler dieses Prozesses konnte ich nicht erkennen. Wie so viele Angeklagte hat in Nürnberg auch Sauckel von nichts gewusst. Ich hätte nie vermocht, widerspruchslos, das Wissen furchtbarster Geheimnisse und Verbrechen zu ertragen. Doch mit einem derartigen Bewusstsein, meinem Volk oder meinen 10 unschuldigen Kindern unter die Augen zu treten. Das Gericht findet auch nichts, was zugunsten des Operationschefs des Oberkommandos der Wehrmacht, Jodl, sprechen könnte. Dann ist es zu erklären, dass Sie sich damit einverstanden erklärten, führende Posten zu bekleiden in der Kriegsmaschine des Deutschen Reiches, nachdem zur Macht ein Mann kam, den sie selbst als einen Scharlatan bezeichneten. Weil ich mich dann im Laufe der Jahre überzeugt habe, wenigstens in den Jahren 33 bis 38, dass er kein Scharlatan war, sondern eine gigantische Persönlichkeit, die letzten Endes allerdings zu einer infernalischen Größe geworden ist. Aber eine Größe war er damals unbedingt. Er versucht den Vorwurf, völkerrechtswidrige Angriffe befürwortet und bei ihrer Vorbereitung tatkräftig mitgeholfen zu haben, von sich abzuwenden. Ich will nur eins wissen. Sie hatten Angst, Russland wird angreifen. Wenn das der Fall war, warum haben Sie dann nicht sofort den Angriff seitens Deutschlands befürwortet? Sie haben doch Angst gehabt, Russland wird angreifen. Und jetzt sagen Sie, Sie haben geraten, man sollte nicht nach Russland einmarschieren. Das ist nicht der Fall. Ich habe nicht geraten, nicht einzumarschieren, sondern ich habe nur gesagt, wenn es kein anderes Mittel gibt und wenn es wirklich kein politisches Mittel gibt, diese Gefahr abzuwenden, dann sehe auch ich nur die Möglichkeit des Präventivangriffs. Jodl hat auch den sogenannten Kommandobefehl unterschrieben, uniformierte alliierte Soldaten, die hinter den deutschen Linien aufgegriffen wurden, zu erschießen. Ist dergleichen in Vietnam nicht geschehen? Nein. Er unterschrieb den Mord an gefangenen Sowjetkommissaren. Er befahl, vor dem Rückzug aus Nordnorwegen die Bevölkerung abzutransportieren und ihre Wohnungen niederzubrennen. Schuldig nach allen Punkten der Anklage. Jodl hat sicher den Tod verdient. Aber wenn Jodl den Tod verdient hat, dann hat ihn auch der amerikanische General Westmoreland verdient. Ganz zu schweigen von den sowjetischen Generalen, die 1956 ungarische und 1968 tschechoslowakische Zivilisten niederwalzten. Franz von Papen, Hitlers Botschafter in Wien, wird freigesprochen. Arthur Seyß-Inquart, einst österreichischer Minister von Görings Gnaden, nach Schuschniks Rücktritt Bundeskanzler, später Reichsstatthalter in Holland und schließlich in Polen. Wo immer er amtierte, setzte er sich besonders eifrig für den Abtransport der Juden ein. Er zwang holländische Polizisten unter Androhung von Repressalien gegen ihre Frauen und Kinder zur Mitarbeit an der Judendeportation. In Nürnberg versichert er, sich rührend um das Schicksal der von ihm deportierten Juden gekümmert und sich um sie große Sorgen gemacht zu haben. Ich gebe offen zu, dass ich Bedenken gegen die Evakuierung hatte. Haben Sie, um diese Bedenken zu zerstreuen, irgendetwas unternommen? Meine Bedenken gingen dahin und sie steigerten sich im Laufe der Kriegsentwicklung. Dass wahrscheinlich die Schwere des Kriegs vor allem auf den Juden lasten werde. Wenn im Reich zu wenig Lebensmittel sind, so werden vor allem die Judenlager wenig bekommen. Und wahrscheinlich wird deren Behandlung auch streng sein. Verhältnismäßig geringfügige Anlässe benutzt werden, zur Verhängung schwerer Strafen. Schuldig nach Punkt 2 bis 4. Albert Speer, Rüstungsminister, vom Verbrechen gegen den Frieden freigesprochen, schuldig nach den letzten beiden Punkten, weil er nach immer mehr ausländischen Zwangsarbeitern verlangte. Mildernd wird ihm angerechnet, dass er Hitler offen ins Gesicht sagte, der Krieg sei verloren und sein Leben riskierte, um weitere sinnlose Zerstörungen zu verhindern. Konstantin von Neurath, nach allen vier Punkten schuldig, hat ebenfalls mildernde Umstände. Als Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, von Hitler wegen seiner Milde gerüffelt, weigert er sich, nach seinem Urlaub, auf seinen Posten zurückzukehren. Er hat Verbrechen geduldet, aber er hat keine begangen. Der letzte Angeklagte, Hans Fritzsche, wird freigesprochen. Er war nur ein Rundfunkkommentator. Erst die Verkündung der Strafen wird zeigen, mit welchem Maß das Tribunal zwei grundlegend verschiedene Arten von Delikten, politische und kriminelle, bewertet hat. Die Freigesprochenen werden in ihre Zellen zurückgeführt, um ihre Sachen zu packen. Fritzsche stolpert vor Aufregung. Ich bin völlig fertig. Nicht nach Russland zurückgeschickt zu werden, das ist mehr, als ich erhofft habe. Auch Papen ist erregt. Ich hatte es gehofft, aber nicht erwartet. Zu Mittag bekam jeder eine Orange. Papen schickt seine an Neurath, Fritzsche die seine an Schirach. Nur Schach zeigt sich unberührt, isst seine Orange selbst und gibt Soldaten Autogramme gegen Schokolade. Unterdessen umstellt deutsche Polizei das Gericht, um die Freigesprochenen sofort zu ergreifen. Noch findet Deutschland, dass es mit ihnen eine Rechnung zu begleichen hat. Drei Tage später werden sie sich aus dem Gefängnis schleichen, um sofort verhaftet zu werden. Und der zum Tod durch den Strang verurteilte Massenmörder Hans Frank, der im Gefängnis angeblich gläubig geworden ist, wird sich zum letzten Mal in seinem Leben vor Lachen schütteln. Ha! Sie dachten, sie seien frei! Nach der Bekanntgabe der Schuldsprüche werden die Strafen verkündet. Um genau 14.50 Uhr beginnt die 407. und letzte Sitzung des Internationalen Militärtribunals. Filmkameras und Scheinwerfer sind entfernt. Niemand darf fotografieren. Die Schuldiggesprochenen werden einzeln auf ihre Plätze geführt, um ihr Urteil zu hören. Jetzt scheint Göring zu kommen. Ja, wir sehen eine der Wachen eintreten. Ein Augenblick wirklich der allergrößten Spannung. Die ganzen Gesichter in dem Saal, es sind schätzungsweise an 1000 Menschen, die hier sitzen, ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber alles ist gegen diese Anklagebank gekehrt und wartet gespannt. Es scheint etwas nicht mit der Lautsprecheranlage zu funktionieren. Laut Richter Lorenz beginnt Görings Urteil zu verlesen. Aber Göring winkt mit beiden Armen. Die Übersetzungsapparatur versagt. Es ist, als hätte bereits die Hinrichtungsmaschine versagt. Es ist offenbar ein kleiner technischer Fehler. Das verzögert die ganze Angelegenheit etwas. Ein Offizier der Garden probiert einzelne Kopfhörer aus. Und damit die Angeklagten auch den Urteilsspruch genau mitbekommen. Göring ist befragt worden, ob er hören kann. Wir können Göring im Augenblick nicht von hier sehen, aber er wird sofort nach vorne treten. On the counts of the indictment, on which you have been convicted, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Göring ist zum Tod durch Strang verurteilt worden. Er nimmt den Hörer ab, dreht sich langsam um und verlässt mit gesenktem Kopf den Saal. Hess lehnt es ab, den Hörer aufzusetzen und blickt gelangweilt zur Decke. The indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life. Rudolf Hess ist zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt. Offenbar ein mildes Urteil, das sich wegen seines Geisteszustands so ausgefallen ist. Wirklich deshalb? Oder doch eher, weil er zwar den Zweiten Weltkrieg mitverantwortet, aber keines Mordes für schuldig befunden wurde? Heute findet man dieses Urteil nicht mehr so milde. Defendant Joachim von Ribbentrop, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Ribbentrop ist zum Tode verurteilt. Er steht da mit schütterem weißen Haar, müde, einen bitteren Zug um den Mund, mit verschleierten Augen. Er nimmt sich den Kopfhörer runter und geht hinaus, drängt sich aus der Anklagebank heraus. Ribbentrop hatte eine Mappe mit Dokumenten unter dem Arm, als könnten ihm Dokumente noch helfen. Defendant Wilhelm Keitel, on the counts of the indictment, on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Eben wurde Keitel zum Tode verurteilt. Sehr gealtert und abgemagert stand er da in seiner Uniform und geht mit dem eigentümlichen Schritt aus breiten Hüften, den man so oft in der Wochenschau gesehen hat, wieder heraus. Er hätte sich wenigstens die Kugel erhofft, wird er nachher sagen. Todesurteil für Kaltenbrunner. Defendant Alfred Rosenberg, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Rosenberg ist zum Tode durch den Strang verurteilt. Er kehrt sich auch ganz kurz um. Kopfhörer runtergerissen und schwankt hinaus. Hans Frank erstarrt, die Hände während der Verlesung des Urteils noch zum Zurechtrücken der Kopfhörer erhoben, in einer wie ein Flehen um Gnade wirkenden Geste. Defendant Hans Frank, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Auch Frank ist zum Tode verurteilt. Er hat das Urteil aufgenommen, indem er mit dem Kopf genickt hat und geht auch hinaus. Defendant Wilhelm Frick, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Tod durch den Strang für Frick. Defendant Julius Streicher, on the count of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Auch Streicher wurde zum Tode durch den Strang verurteilt. Defendant Walter Funk, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life. Funk wurde zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt. Lebenslange Haft für Funk. Defendant Karl Dönitz, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to 10 years imprisonment. 10 Jahre für Großadmiral Dönitz. Defendant Erich Raeder, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life. Lebenslang für Großadmiral Raeder. Defendant Baldur von Schirach, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to 20 years imprisonment. 20 Jahre für Schirach. Defendant Fritz Sauko, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Tod durch den Strang für Saukel. Jodel ist eingetreten. Die Gefängniswache sagt den Namen. Defendant Alfred Jodel, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Tod durch den Strang für Jodel. Defendant Arthur Seisinkrut, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Tod durch den Strang für Seyss-Inquart. Defendant Albert Speer, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to 20 years imprisonment. Speer wurde zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Defendant Konstantin von Neurath, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to 15 years imprisonment. 15 Jahre für Neurath. Mit der Verkündung der Strafen hat das Internationale Militärtribunal in Nürnberg seine Aufgabe abgeschlossen. Hier ist der Süddeutsche Rundfunk mit Radio München, Nürnberg, Stuttgart und Frankfurt. Angeschlossen sind die Sender Berlin, Leipzig, Dresden, Weimar, Magdeburg, Schwerin, Potsdam, Freiburg, Saarbrücken, Koblenz, Kaiserslautern, Hamburg, Köln, Flensburg, Hannover, Drahtfunk Schleswig-Holstein, Bremen. Ferner der Rundfunk im amerikanischen Sektor Berlin. Diese Sendung kann auch in Österreich gehört werden über die Sendergruppe Rot-Weiß-Rot mit Wien, Linz und Salzburg. Angeschlossen die Sendergruppe West mit Innsbruck und Dornbirn, die Sendergruppe Alpenland mit Klagenfurt und Graz und die RAWAG Wien. Wir schalten jetzt von Nürnberg auf die einzelnen angeschlossenen Sender zurück. Die nächste Sendung aus dem Nürnberger Justizpalast bringen wir um 20.15 Uhr. Der Nürnberger Prozess ist zu Ende. In den nächsten Jahren wird er zum liebsten Aggressionsziel der deutschen Unbelehrbaren. Rachejustiz, Siegerjustiz, Aburteilung von Staatsmännern nach rückwirkenden Paragraphen, das sind so die Schlagworte. Das demokratische Westdeutschland verdrängt das Nürnberger Trauma so schnell wie möglich. Es ist kein angenehmes Thema. Aber auch im Westen und vor allem in den USA wird das Thema Nürnberger Prozess bald verdrängt, wenn auch aus anderen Gründen. Zunächst aus Rücksicht auf jene, die mit den in Nürnberg Abgeurteilten sympathisieren könnten und die man nun im Kalten Krieg braucht oder zu brauchen glaubt. Dann steuert Amerika in den Vietnamkrieg. Der Gedanke an Nürnberg wird dabei zum Albdruck. Doch nach welchen Grundsätzen hat das Tribunal nun tatsächlich geurteilt? Seltsam, dass niemandem auffiel, wie konsequent sich die Nürnberger Richter am herkömmlichen Recht orientiert haben. Denn sie haben kein einziges Todesurteil ausgesprochen, dem nicht, auch oder ausschließlich, ein Schuldspruch wegen Mordes, wegen Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit zugrunde lag. Und nur ein einziger Angeklagter wurde überhaupt verurteilt, obwohl er sich keines Mordes schuldig gemacht hat. Hess. Mehrere Angeklagte aber wurden gehängt, obwohl sie mit dem Angriffskrieg überhaupt nichts zu tun hatten. Auch wurde bisher kaum jemals vermerkt, dass das Gericht dem amerikanischen Hauptankläger Jackson eine weitere moralische Niederlage zufügte, als es vom großen Schleppnetz des ersten Anklagepunktes Verschwörung keinen Gebrauch machte. Schuldsprüche nach diesem Punkt wurden offensichtlich überhaupt nur verhängt, um das Londoner Statut nicht zu desavouieren. Sie hatten in keinem Fall eine strafverschärfende Wirkung. Ausschlaggebend für die Strafe war in allen Fällen die Schuld oder Mitschuld am Mord. Zwei Großadmirale wurden in Nürnberg wegen Kriegsverbrechen verurteilt, Dönitz und Reeder. Reeder außerdem wegen des Angriffskrieges gegen Norwegen. Dönitz bekam 10 Jahre, Reeder lebenslang. Diesem Unterschied zwischen zwei Strafen entspricht die Unterschiedlichkeit, mit der das Tribunal Verstöße gegen Jacksons neues Völker- und gegen das althergebrachte Kriegs- und Kriminalrecht bewertete. Eine Legende ist zu zerstören. Ihr Name ist Nürnberg. Das war unsere Sendung 30 Jahre nach dem Nürnberger Prozess. Gestaltung Helmut Butterweg. Sprecher waren Helmut Janatsch und Ernst Wappel. Tontechnik und Schnitt Gerhard Harrer und Eva Grunski. Regie Armin Ackermann.